zu. Kranke Leute mit kranken Sachen, die lassen mir damit keine Ruhe. Hört mich an, ich flehe dir, hört mir zu. Kranke Leute, die mir was krank ist, für den ihr wisst doch, was ist böse und was ist gut. In der Seele brennt mir, was manch nicht stark tut. Versteht doch, was ich mein. Es lohnt sich doch nicht, gemein zu sein. Sie lassen mich so gemein allein. Ey, lasst mich nicht mit ihrem Pfeilchen gemein allein. Hört mich an, ich flehe drum, hört mir zu. Das kann doch nicht sein. Ich denke nicht dran, nicht jedes Herz ist so Stein. Das kann auf keinen Fall sein. Wir sollen krepieren!